okay, ich bin Business Kasper. Sprich, ich bin relativ regelmäßig im Flugzeug und flieg in der Gegend rum. Und eine typische Eigenschaft von uns Business Kaspern ist, dass wir ein gesteigertes Interesse an der Flugwirtschaft haben. Das heißt, uns interessiert, wie so ein Flugzeug funktioniert. Uns interessiert, was am Gate passiert. Uns interessiert, wie so ein Ding wirklich abgefertigt wird. Und deswegen war es mir heute ein Fest, als ich in der Themenpatenliste den Vorschlag von Krasse Kresse gelesen habe, über ETOPS zu sprechen. ETOPS. Und das heißt, selbstverständlich, ich meine, dass ich das überhaupt noch erklären muss, Extended Range Twin Engine Operation Performance Standards. ETOPS. Und ETOPS gehört zu den Regularien, denen so ein Flugzeug unterliegt. ETOPS ist ein Standard, der darüber Auskunft gibt, wie weit ein Flugzeug von Festland entfernt sein darf. Wenn du nämlich mal schaust, wo denn die meistfrequentierten zivilen Flugrouten verlaufen, stellst du fest, dass die in der Regel nie länger als, sagen wir mal so, ungefähr 2 Stunden vom Festland entfernt verlaufen. Das heißt, sollte sich an Bord eines Flugzeugs ein Notfall ergeben, können die normalerweise relativ zügig landen. Jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum ein Flugzeug außerplanmäßig landen möchte. Eben schon mal was erwähnt, wenn es an Bord zu einem Notfall kommt. Also zum Beispiel einer Kreislaufschwäche oder irgendeinem anderen medizinischen Sonderfall. Das ist ja schon unlustig genug, aber es gibt noch einen anderen Fall, in dem man möglichst schnell landen möchte, wenn nämlich die Technik versagt. Viele Flugzeuge sind heutzutage mit 2 Haupttriebwerken ausgestattet. Und diese Triebwerke, jawohl, das ist kein Urban Myth, die sind jedes für sich in der Lage, das Flugzeug in der Luft zu halten. Allerdings nicht endlos. Denn es wäre überhaupt nicht wirtschaftlich, an ein Flugzeug 2 Motoren zu schrauben, die beide jeweils dafür geeignet wären, das Flugzeug komplett in der Luft zu halten. Beide Triebwerke zusammen werden allerdings auch nicht ausgelastet, um ein Flugzeug zu betreiben. Ungefähr 80% ihrer maximalen Leistung werden genutzt. Was dann wiederum auch heißt, dass beim Ausfall von einem Triebwerk ungefähr 1/3 fehlt. Wenn also eins dieser beiden Triebwerke ausfällt, dann muss der Pilot mit einer Veränderung des Flugverhaltens reagieren. Muss in der Regel niedriger fliegen, muss langsamer fliegen, verbraucht dann wahrscheinlich auch mehr Sprit und sollte deswegen auch möglichst bald landen, um den Schaden beheben zu lassen. Das war eine Erkenntnis, die dann dazu geführt hat, dass die Flugaufsichtsbehörden eine maximale Zeitregel aufstellten. Flugzeuge sollten nie länger als 60 Minuten zum nächsten geeigneten Landeplatz entfernt fliegen. Diese Regel galt dann bis 1974, als nämlich der A300 auf den Markt kam und als erstes Flugzeug überhaupt die Genehmigung erhielt, die 60 Minuten Flugzeitregelung zu brechen und auf 90 Minuten auszudehnen. Ja, und seither gab es mehrere Zwischenschritte, die immer zu einer Ausdehnung führten. 1988 wurde die ETOPS-Regel auf 180 Minuten ausgedehnt und der Themenanker für die heutige Sendung ist der bisher maximal vergebene ETOPS-Standard. Der gilt nämlich für den A350 und der ETOPS-Standard sind 370 Minuten und wurde im Oktober 2014 vergeben. Dabei ist die reine Flugleistung nur ein Faktor von vielen. Um diesen ETOPS-Standard erhalten zu können, müssen verschiedene Sachen zusammenkommen. So muss zum Beispiel an Bord medizinisch geschultes Personal sein. Es muss ein Defibrillator mit an Bord sein. Es müssen bestimmte technische Gegebenheiten vorliegen. Zum Beispiel muss eine ordentliche Klimaanlage vorliegen, die auch bei einem Teilausfall noch funktioniert. Und dann wird natürlich auch allgemein auf die Statistik geschaut und geprüft, ob das Flugzeugmodell, das es zu zertifizieren gilt, eigentlich einen ordentlichen Track Record hat. In 100.000 Betriebsstunden darf es da nur zu maximal 2 Triebwerksausfällen gekommen sein. Hat eine Fluggesellschaft mehr Ausfälle, dann wird sie auf 120 zurückgestuft. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Diese Zertifizierung, die gilt eben nicht für den Flugzeugtyp per se, sondern die gilt immer für die Fluggesellschaft, die das Flugzeug betreibt. Und je nachdem, welche Zertifizierung vorliegt, kann eine Fluggesellschaft eben beschließen, direkt über den Atlantik zu fliegen oder muss sich eben gegebenenfalls näher an den Küsten aufhalten. Es hat also doch eine deutliche Auswirkung auf die Flugplanung und damit indirekt natürlich auch auf so Faktoren wie Flugzeit und Kosten. Tja, und Ohne den Anderzeit-Podcast und ohne krasse Kresse hätte ich nie etwas von ETOPS-Zertifizierung gehört und wüsste jetzt auch nicht, dass der A350 ETOPS 370 zertifiziert ist. Mal gucken, ob ich damit in nächster Zeit irgendeinen Business Casper mal beeindrucken kann. Bis bald. DMRS 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.